Deutschlandfunk. Hey, dies ist die letzte Bonusfolge für unseren Podcast Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. In diesen Zusatzepisoden beschäftigen wir uns ausführlich mit den drei unterschiedlichen politischen Systemen, während der Viktor Klemperer lebte und seine Tagebücher führte. Die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und der jungen DDR. Das hier ist die dritte Bonusfolge. Das sind die Jahre 1945 bis 1959, durch die wir heute gemeinsam reisen werden. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Wenn wir über die DDR sprechen, dann fangen wir gerne mal hinten an. Nämlich mit dem Mauerfall und mit der Wiedervereinigung. Die Volksaufstände in den Wochen davor, wie hunderttausende Menschen rufen, wir sind das Volk. Jubel, Freudentränen und Fremde, die sich umarmen. Und ja, Wind of Change von den Scorpions als offizielle Hymne, nicht David Hasselhoff, obwohl einige das glauben. Also warum nicht mal wirklich ganz am Anfang beginnen? Sogar noch vor 1949, dem Jahr der Staatsgründung der DDR, sondern im Jahr 1945, als Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs geteilt wurde. Zunächst nicht nur in Ost und West, sondern in vier Sektoren. Aber am Ende dieser vorübergehenden Teilung wurden aus einem Deutschland zwei deutsche Staaten. Um zu verstehen, wie es dazu kam und wie sich beide Länder in Politik, Wirtschaft und Alltag unterschieden, habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt, die sich als Leiterin der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur richtig gut auskennt, Dr. Anna Kaminski. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Frau Kaminski, lassen Sie uns gleich beim Thema bleiben. Wie war denn die Situation in Deutschland nach 1945, als Deutschland in vier Sektoren aufgeteilt wurde? Wenn wir uns ins Jahr 1945 versetzen, dann ist die Situation in Ost, in dem späteren Ost und West, sehr ähnlich. Ganz Deutschland hat den Krieg vom Zaun gebrochen. Ganz Deutschland hat diesen mörderischen Vernichtungskrieg verloren, zum Glück, 1945. Deutschland lag in Trümmern. Die Gesellschaft war im Prinzip kaputt. Die 12 Jahre Nazi-Herrschaft haben ja auch sehr viele moralische und ethische Maßstäbe zerstört. Also es gab nicht nur die materiellen Zerstörungen, sondern eben auch eine große moralische Verwüstung, würde ich sagen. Und diese Situation war für Ost und West gleich. Die meisten erwachsenen Männer waren im Krieg, waren zu Kriegsende in Gefangenschaft. Das heißt, das Land bestand im Wesentlichen aus Frauen, aus Kindern und aus alten Menschen, die eben nicht in die Wehrmacht oder in die SS oder SA eingezogen worden sind und an der Front kämpften. Und die mussten dann natürlich nach 1945 im besetzten Deutschland das Land wieder aufbauen. Und die vier Besatzungsmächte, also eigentlich die vier hauptkriegsführenden Mächte, die Sowjetunion, die USA, Großbritannien und Frankreich, haben um Deutschland tatsächlich auch in Anführungsstrichen zu befrieden und sicherzustellen, dass von Deutschland nie wieder ein Krieg oder ein Überfall auf seine Nachbarn ausgehen könnte, hatten die sogenannten 4Ds installiert. Die Denazifizierung, die Demilitarisierung, die Demokratisierung und die Dezentralisierung. Und alle vier Besatzungsmächte hatten natürlich unterschiedliche, ja, gesellschaftliche, politische, aber auch wirtschaftliche Hintergründe, vor dem sie die Umgestaltung Deutschlands angehen wollten. Die Sowjetunion war eine totalitäre Macht. Das ist wegen ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg dann auch in Vergessenheit geraten. Die USA, Großbritannien, Frankreich als demokratische Mächte. Und die hatten sich auch darauf verständigt, dass Deutschland aufgeteilt werden sollte in Besatzungszonen, die von jeder dieser Besatzungsmacht verwaltet werden würde. Die drei westlichen Besatzungsmächte bekamen die spätere Bundesrepublik und die Sowjetunion, die spätere DDR. Welche Rolle haben denn da die USA und die Sowjetunion dabei gespielt, dass es dann eben am Ende zwei Deutschlands gab? Einmal den Ostdeutschland, DDR, und einmal Westdeutschland. Ich finde, das ist total interessant, diese Frage, weil während des Krieges gab es ja einige gemeinsame Konferenzen und gemeinsame Gespräche darüber, wie Deutschland nach 45, wenn man das Nazi-Deutschland besiegt haben würde, wie das dann aussehen würde. Und es ist ganz interessant, sich das anzugucken. Also die einen waren der Meinung, man muss Deutschland zu einem Agrarland machen, was möglichst rückständig ist und keinerlei Kraft und Macht mehr hat, sich eigenständig zu entwickeln. Die anderen waren der Meinung, man kann die deutsche Bevölkerung so erziehen, dass es eine demokratische Gesellschaft wird. Und die Sowjetunion natürlich auch als Hauptleidtragende des Krieges, der Kriegslasten, auch der deutschen Verbrechen, war natürlich ebenso wie die anderen daran interessiert, ihr Gesellschaftsmodell und ihr politisches Modell auf den besetzten Teil zu übertragen. Und schon bald nach Kriegsende zeigte sich, dass es zwar an der Oberfläche ähnliche Ziele gab für das, was mit Deutschland werden sollte, dass aber jede Besatzungsmacht, jedes Land ganz andere Vorstellungen hatte und auch nicht bereit war, davon abzugehen. Und dann muss man sagen, dass die Menschen im Westen einfach das Bessere losgezogen haben. Die haben die demokratischen Mächte bekommen, die das Land auch wirtschaftlich aufgebaut haben. Die Sowjetunion war ja zum großen Teil auch zerstört. Und neben den ideologischen und politischen Problemen eines totalitären Staats kam hinzu, dass die Sowjetunion eben zerstört war und aus dem östlichen Teil, der ihnen gehörte, durch die Reparationen und die tatsächlich eine Deindustrialisierung betrieben haben, also sehr große Teile der Industrielandschaft abgebaut haben und die in die Sowjetunion transportiert haben, natürlich in der Überzeugung, dass man damit die zerstörte sowjetische Wirtschaft wieder aufbauen könnte, was dann eben zum Teil auch gar nicht eingetreten ist. Ich finde es ganz interessant, was Sie erzählen, dass es eben diese zwei Ideen von einer politischen, ja, Entwicklung Deutschlands hin in eine bessere Zukunft gab. Und das wurde auch in den Tagebüchern von Viktor Klemperer an einigen Stellen deutlich, dass man damals irgendwie davon ausgegangen ist, diese Trennung von Deutschland, die ist jetzt über einen kurzen Zeitraum, aber auf lange Sicht wird Deutschland so wie im Westen, wie im Osten, so sein, wie das jeweilige politische Regime es dann oder die politische Führung es vorgegeben hat. Ja, ich finde das auch ganz interessant, diese Vorstellung, wie wird Deutschland einmal aussehen? Und jede Besatzungsmacht ist natürlich davon ausgegangen, die westlichen Besatzungsmächte, es wird demokratische Wahlen geben und in diesen demokratischen Wahlen wird sich dann auch eine demokratische Partei oder mehrere durchsetzen und die werden dann auch irgendwann eigenverantwortlich die Geschicke des Landes übernehmen. Aber natürlich hat man den Deutschen nach den 12 Jahren Nazi-Herrschaft und den Gräueln und diesen unglaublichen Verbrechen, die von Deutschen begangen worden sind, hat man denen auch nicht ganz über den Weg getraut. Und das liest man ja auch so wunderbar in diesen Tagebüchern von Viktor Klemperer, wie er beschreibt, dass schon so in den letzten Kriegsmonaten plötzlich niemand mehr Nazi gewesen sein wollte. Mhm. Ja, man war zwar Parteigenosse, aber eigentlich, man hat sich ja immer anständig verhalten. Und er schreibt ja auch, glaube ich, mit einer gewissen Erschütterung, auch wie tief sitzende antisemitische, rassistische Vorstellungen geherrscht haben, die natürlich dann auch nach 45 im östlichen Teil weiter bestanden haben. Und dieses Misstrauen gegenüber der deutschen Bevölkerung, die ja 12 Jahre auch die Nazi-Herrschaft zum einen ermöglicht hat, zum anderen mitgetragen hat, oder sich nicht dagegen gewehrt hat. Dieses Misstrauen, das gab es natürlich bei allen Besatzungsmächten, so dass man ja auch bis 1949, bis zur doppelten Staatsgründung, zugesehen hat, dass die deutschen Behörden stark unter alliierter Kontrolle standen. Und im Osten hat die sowjetische Besatzungsmacht da also natürlich auch von ihrem totalitären Selbstverständnis her nicht zulassen wollen, dass es eine freie Entscheidung gibt, also keine freien Wahlen, keine demokratische Gestaltung, so dass eben das, was oft als Gründungsmythos noch so durch die Köpfe geistert, es hätte einen guten Anfang gegeben, der dann irgendwann entgleist ist. Das zeigt sich ja sehr schnell, das hatte die Sowjetunion nie vor und sie wollte die deutsche Einheit zu ihren Bedingungen. Und darüber schreibt Klemperer ja auch in seinen Tagebüchern über den enormen Einfluss von Josef Stalin auf die DDR. Was muss man sich denn genau unter Stalinismus vorstellen und warum hatte der überall seine Finger im Spiel? Ich spreche ehrlich gesagt lieber von Kommunismus oder Sozialismus, weil ich finde, die Reduzierung des Ganzen auf Stalin lenkt davon ab, dass ja schon unter Lenin die diktatorische Entwicklung begonnen worden ist. Warum hat sich der Begriff Stalinismus eingebürgert? Natürlich ist die Entwicklung der Sowjetunion seit Ende der 20er Jahre bis zu Stalins Tod mit Stalin eng verbunden, mit seiner Person auch, aber mit der Clique um ihn herum. Stalin hat ja nicht alleine das ganze Land zugrunde gerichtet, Millionen Menschen ermorden lassen und diese, ja, wie wir heute sagen, stalinistische Diktatur errichtet. Aber dieser Stalinismus zeichnet sich eben dadurch aus, dass es einen hohen Personenkult gibt. Das schreibt ja auch Klemperer, der ist ja, man merkt das ja auch, er macht dann oft diesen Vergleich LTI zu LQI, also die Sprache des Vierten Reichs. Und man merkt auch, dass das Erschrecken des Linguisten darüber, wie sehr sich diese Sprache ähnelt und auch diese Mythologisierung, Verehrung von Stalin, das, obwohl er selbst in die KPD eingetreten ist, war das für ihn etwas unglaublich Erschreckendes, dass die Formen sich doch sehr ähneln. Und Stalinismus in der Form ist natürlich die Unterdrückung jeglicher Opposition, die totalitäre Durchsetzung von Staatsgewalt, auch das totalitäre Verständnis von Staat und was der Staat über den einzelnen Menschen für Verfügungsgewalt haben darf. Da hat ja auch Hannah Arendt, die Philosophin, ein Werk drüber geschrieben, über diese totalitäre Herrschaft und da ja auch den Stalinismus mit der NS-Diktatur verglichen. Lassen Sie uns nochmal bei Stalin bleiben, der ja 1953 gestorben ist. Und damit hätte die DDR ja vielleicht irgendwo einen Anfang gehabt, wo sie sich hätte von der Sowjetunion trennen oder distanzieren können. Inwiefern ist das denn geschehen? Ich denke, man darf überhaupt nicht vergessen, dass die Sowjetunion als Besatzungsmacht mit hunderttausenden Soldaten, die in dieser kleinen DDR stationiert waren, das Sagen hatte. Und das war eigentlich auch in der DDR bekannt, dass die DDR-Führung selber, selbst wenn sie etwas anderes gewollt hätte, von Moskaus Gnaden abhing. Und wenn man heute so diese Protokolle liest, wie oft die sogenannten Führer der DDR, dann die SED-Führer nach Moskau gefahren sind und sich dort ihre Befehle oder ihre Order abgeholt haben, was sie umzusetzen haben oder nicht zu machen haben. Das zeichnet ja schon ein sehr prägendes Bild davon, dieses Land war nie eigenständig. Und dazu kam natürlich, dass viele derjenigen, die dann später, also die sowohl in der sowjetisch besetzten Zone als dann in der DDR das Sagen hatten, die waren Moskau geschult. Die hatten die Nazi-Zeit im Moskauer Exil überstanden. Die hatten die stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion überstanden. Und die hielten das auch zum großen Teil für richtig. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und mit den Spänen waren die Menschen gemeint, die man eben beseitigen muss, die man umbringen muss, wenn sie nicht auf Linie sind. Dann dieser berühmte Ausspruch von Walter Ulbricht, den Wolfgang Leonhard überliefert hat. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand halten. Und wenn man sich auch anschaut, wie diese Macht nach 1945 durchgesetzt und gestärkt wurde, da gibt es richtige Masterpläne. Also der Begriff ist natürlich nicht zeitgemäß für damals, aber wenn man dann sieht, dann sagen die, ja, also wir können das noch nicht ganz offen machen, aber wir müssen die Schaltstellen besetzen. Und was sind die Schaltstellen? Das sind die, wo bewaffnete Organe dahinter stehen. Das sind die, wo Kaderfragen mit verbunden sind. Aber so das Weiche, also Versorgung, wie auch immer, das können wir dann den Vertretern der Blockparteien überlassen. Also nach Stalins Tod, also viele der SED-Führer waren ja auch Stalinisten. Und die haben natürlich auch zum Teil ihr Mäntelchen in den Wind gehängt und geguckt, was ist politisch machbar. Aber die wussten eigentlich immer, spätestens seit dem Aufstand vom 17. Juni, wussten die, ihre Macht hängt von Moskaus Gnaden ab. Am 17. Juni 1953 haben ja die DDR-Bürger klargemacht, dass sie vielleicht dann doch lieber sich ein bisschen mehr Richtung Westen orientieren wollten, freie Wahlen gefordert haben und andere Reformen. Ich habe eine Bekanntmachung der DDR mitgebracht, die sie in der Zeitung Neues Deutschland am nächsten Tag ausgegeben haben. Und darin erklären sie, ich zitiere: Die Unruhen, zu denen es gekommen ist, sind das Werk von Provokateuren und faschistischen Agenten ausländischer Mächte und ihrer Helfershelfer aus deutschen kapitalistischen Monopolen. Diese Kräfte sind mit der demokratischen Macht in der Deutschen Demokratischen Republik, die die Verbesserung der Lage der Bevölkerung organisiert, unzufrieden. Können Sie noch mal genau zusammenfassen, was am 17. Juni 1953 passiert ist und warum die SED anschließend dem Westen die Schuld gegeben hat? Der 17. Juni ist ja der erste landesweite Aufstand gegen die kommunistische Herrschaft im gesamten Ostblock. Und damals sind über 1 Million Menschen in 700 Orten, in Dörfern, in Städten, in Berlin auf die Straßen gegangen und haben erstens die Absetzung der SED-Regierung gefordert, freie Wahlen, eine Demokratisierung des Landes und die deutsche Einheit. Das waren die Hauptforderungen. Der Auslöser war eine Normerhöhung, die von der SED-Führung nicht zurückgenommen worden ist, vom Frühjahr 1953. Aber wenn man sich die Monate vorher anschaut, dann sieht man, die SED-Führung wähnte sich so stark. Wir haben eine unglaubliche Repressionswelle in der Zeit. Die Mitglieder der Jungen Gemeinde werden verfolgt. Die jüdischen Gemeinden, also fast die gesamte jüdische Gemeinde Ostberlins, flieht in den Westen. Gewerbetreibende werden schikaniert, denen werden die Lebensmittelkarten entzogen, die werden als Kapitalisten, als Schieber und Spekulanten bezeichnet. Es finden die ersten Enteignungswellen oder die ersten größeren Enteignungswellen statt. Also es gibt ein Anziehen der politischen Daumenschrauben und der Repression in allen Bereichen. Und das alles zusammen schafft diese explosive Situation. Die SED-Führung, die sich ja als Vertreter der Arbeiter und Bauern immer verstanden hat, mit deren Selbstverständnis war natürlich nicht vereinbar, dass diese Arbeiter, für die sie ja meinten, sprechen zu können und zu müssen und auch das Recht haben, für die alle zu sprechen. Also mit diesem Selbstverständnis konnte man doch jetzt nicht sagen, ja, die Arbeiter sind unzufrieden mit uns. Also es musste einen externen Gegner geben, der das Ganze angezettelt hat. Und das war dann der Westen. Und das Haus hier, in dem wir sind, ne, Rias, da wurde ja dann auch immer gesagt, also diese Rias-Hetzer, die hätten ja diesen ganzen Aufstand angezettelt. Und die Provokateure aus dem Westen hätten die arme DDR-Bevölkerung verführt. Und das ist ja auch ein Verständnis von der Bevölkerung. Eine Infantilisierung. Das ist unglaublich. Und dieses wunderbare Gedicht von Bertolt Brecht, was er ein paar Tage nach dem 17. Juni dann geschrieben hat, was dann ja darin gipfelt, also wenn die Regierung mit dem Volk unzufrieden ist, wäre es dann nicht besser, die Regierung wählte sich ein anderes Volk. Sehr gutes Zitat. In den Tagebüchern von Viktor Klemperer klingt es deutlich heraus. Als das NS-System fällt, ist da jede Menge Hoffnung für einen Neuanfang. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Der Sozialismus hatte ja auch tolle Ideen im Angebot. Alle Menschen, unabhängig von Klasse, Herkunft, Alter oder Geschlecht, sollten gleichberechtigt und friedlich zusammenleben und niemand mehr haben als die anderen. Eine richtige Utopie also. Der Antifaschismus wurde zum Selbstverständnis der DDR, mit dem man sich deutlich vom Westen abheben wollte. In der BRD wurden einige der Haupttäter verurteilt, aber die große Masse kam ungestraft davon und blieb in den Medienhäusern, Gerichten, Krankenhäusern und Universitäten selbst in Führungspositionen, als wäre nichts geschehen. Die DDR wollte es anders machen. Können Sie da einmal erklären, wie die Unterschiede in der Aufarbeitung im Westen und im Osten abgelaufen sind? Nach 1945 war ja praktisch die antisemitische Hetze gar kein so großes Thema. Das kommt dann in den Nürnberger Prozessen, das kommt dann später in den Auschwitz-Prozessen. Aber erstmal war ja die deutsche Bevölkerung, die deutschen Gesellschaften in Ost und West, was das betrifft, sehr, sehr ähnlich. Man wollte sich nicht mit der Schuld, mit den Verbrechen, mit der eigenen Verantwortung, was habe ich denn getan, was habe ich nicht getan, auseinandersetzen. Und wir haben natürlich genau wie in der Sowjetunion auch diesen Antisemitismus, der eigentlich 1953 wird der in Moskau der Ärzteprozess vorbereitet. Wir haben in der Tschechoslowakei den Slansky-Prozess. Wir haben auch in allen Ostblockländern die Verfolgung von jüdischen Intellektuellen und Künstlern. Und diese repressive Stimmung führt eben auch dazu, dass die Vertreter der jüdischen Gemeinde aus Ostberlin dann in den Westen fliehen, weil sie sagen, in diesen demokratischen Strukturen im Westen fühlen wir uns dort sicherer, können wir besser leben. Und die DDR hat immer behauptet, sie hätte den Nationalsozialismus richtig aufgearbeitet. Aber wenn man sich das anschaut, die NSDAP-Mitglieder sind genauso in die Gesellschaft eingegliedert worden. Mit Wehrmachtsgenerälen wurde die NVA aufgebaut. Man hat das sehr instrumentell gehandhabt. Wenn man die Leute nutzen konnte, benutzen konnte, hat man das getan. in jeglicher Hinsicht. Die Stasi hatte ja auch eigene Dossiers angelegt über Leute, die man damit mit einer Nazi-Vergangenheit auch erpressen konnte. Im Prinzip war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Faschismus in der DDR sehr, sehr einseitig. Das ging vor allem darum, die Rolle der Kommunisten in der Nazi-Zeit hervorzuheben. Kommunisten waren die größten Opfer der Nazis und es ist ja auch unbestritten, dass die Nazis auch in den Kommunisten natürlich einen Hauptgegner gesehen haben und viele Kommunisten in KZs gelandet sind. Das ist ja auch ein Punkt, den man bei Viktor Klemperer wiederfindet, was ihn dann auch motiviert, nach 45 der KPD beizutreten, dass er sagt, das waren eigentlich diejenigen, die sich am stärksten gegen die Nazi-Herrschaft gewandt hatten. Also das ist alles auch sehr ambivalent. Aber das, was wir heute unter Aufarbeitung verstehen, also viele Opfergruppen sind in der DDR überhaupt nicht vorgekommen. Es gab eigentlich nur die Kommunisten, die in den nationalen Mahn- und Gedenkstätten geehrt worden sind, an die erinnert wurde. Und die anderen sind hinten runtergefallen. Sie hatten ja eben die Stasi erwähnt. Wie hat sich denn die Stasi auf das Leben der DDR-Bürger ausgewirkt? Also die Stasi wird ja oft mit einer Krake verglichen. Eine Krake, die so überall ihre Tentakel hatte, die das ganze Land überwacht und bewacht hat. Und es sollte das Gefühl erzeugt werden, dass die Stasi, dass die gesamte Gesellschaft überwacht ist, dass man eigentlich an keiner Stelle frei ist und immer fürchten muss, irgendjemand von der Stasi ist dabei oder nicht dabei. Es gab Bereiche, die Stasi als nicht so relevant angesehen hat. Aber gerade Künstler, Intellektuelle sind sehr stark überwacht worden. In den Großbetrieben, in den sogenannten Schwerpunkteinrichtungen, da gab es überall Stasi-Zellen, weil natürlich auch die Lehre aus dem Aufstand vom 17. Juni für die SED-Führung war, wir müssen Überwachung verstärken. Wir müssen die Gesellschaft unter Kontrolle haben und wir müssen jegliche Formen von Unzufriedenheit im Keim ersticken. Wenn Menschen sich kontrolliert oder überwacht fühlen, verhalten sie sich ganz anders, als wenn sie den Eindruck haben, es gibt diese Kontrolle und Überwachung nicht. Und das war auch das Ziel in der DDR, dass man nie wissen sollte, wer überwacht einen. Und dieses Überwachungsnetz war ja viel weiter gespannt als nur die Stasi. Hier in Berlin, wo ich wohne, gibt es ein DDR-Museum, das, wie ich finde, wirklich einiges unternimmt, um einen Eindruck vom Leben in der DDR zu vermitteln. Unter anderem wurde eine komplett eingerichtete Planwohnung nachgebaut. Und die ist natürlich nicht unbedingt luxuriös ausgestattet, aber recht geräumig. Und beim heutigen Wohnungsmarkt würden sicherlich viele Menschen gerne eine Wohnung vom Staat zugewiesen bekommen. Genauso wie Urlaub, den man staatlich subventioniert buchen konnte. Klingt doch eigentlich ganz fair. Wie weit aber wurden die Versprechungen einer gerechten Gesellschaft in der DDR tatsächlich eingehalten? Wenn man sich anschaut, wie die Mehrzahl der DDR-Bürger gelebt hat, dann muss man sagen, die Plattenbauwohnung war eine absolute Verbesserung. Die Wohnungen waren warm, die waren trocken, es gab fließend warmes Wasser und es gab eine Heizung, die man zwar nicht regulieren konnte. Also die Regulierung der Temperatur erfolgte übers Fenster und nicht über die Heizung, was ja unter heutigen Gesichtspunkten schon ein bisschen schräg ist, aber wie auch immer. Aber diese Wohnungen waren eine absolute Verbesserung verglichen mit dem, wie die Menschen vorher gelebt haben. Ja. Aber wenn man sich die Eingaben anschaut, die zu DDR-Zeiten geschrieben worden sind, wenn man sich anschaut, auch welche Unzufriedenheit sich dann 89 so richtig Bahn bricht und in die Öffentlichkeit kommt, muss man sagen, alles, was die Leute 20, 25, 30, 35 Jahre nach dem Ende dieses Landes so toll fanden, haben sie damals überhaupt nicht toll gefunden. Sie wollten frei wählen, in welcher Wohnung sie wohnen. Sie wollten die Wohnung nicht zugeteilt bekommen und auch nicht, in welchem Stadtteil sie wohnen, sondern sie wollten selbst entscheiden. Und dieses Gefühl, gegängelt und bevormundet zu werden, das war ja ein ganz starkes Gefühl, was nicht nur eine kleine elitäre Minderheit damals geprägt hat, sondern alle. Und das betrifft auch den Urlaub. Ja, es gab den staatlich zugeteilten Urlaub, den FDGB-Feriendienst. Und es gab ja aber auch kaum andere Möglichkeiten, einen Urlaub zu buchen. Es war nicht so, dass es einen freien Markt gab, wo man hätte auch Urlaub buchen können, sondern die Ferienheime waren in der Regel in der Hand des Staates, staatlich kontrolliert. Und natürlich gab es auch gerade für jüngere Leute viele Möglichkeiten, auch anders Urlaub zu machen. Wandern zu gehen, mit dem Rucksack rumzutrampen, irgendwo zu zelten oder bei Verwandten oder Freunden auf dem Sofa zu übernachten. Der Staat hat auch für vieles von sich aus gesorgt. Und das hat natürlich auch einen Kontrollaspekt. Und es ist wahrscheinlich wie immer so im Leben, das, was man in dem Moment, wo man es erlebt, eigentlich furchtbar findet, raus will aus dieser Situation. 30 Jahre später stellt sich das oft in der Rückschau viel verklärter dar. Und ich habe auch oft den Eindruck, je länger die DDR zurückliegt, umso schöner wird sie. Ja, gerade nach der Wende gab es schon auch viele Feministinnen, die gesagt haben, es ist gut, dass wir wieder vereinigt sind. Aber die Errungenschaften der Frauenbewegung in der DDR, die hätten wir gerne beibehalten. Wie haben sich denn die Frauenbilder im Osten und im Westen unterschieden und was für Errungenschaften waren das? Also da fange ich auch wieder in der Nachkriegszeit an. Da haben sich die Frauenbilder in Ost und West überhaupt nicht unterschieden. Also es gab milieubedingt unterschiedliche Frauenbilder, also Künstlerinnen oder Intellektuelle, hatten natürlich ein anderes Selbstbild als eine Frau, die in der Landwirtschaft gearbeitet hat oder im Schichtbetrieb. Hinzu kommt natürlich, dass die Sozialisation und die Erziehung auch in den Familien sehr ähnlich war. In den meisten Familien galt es als das höchste Glück, einer Frau zu heiraten, einen guten Mann zu haben, dann als Hausfrau zu Hause zu bleiben, vielleicht mitzuverdienen. Das ändert sich Ende der 60er Jahre, aber in Ost und in West. Im Westen haben wir die junge Generation von Frauen, die also mit Woodstock, mit der 68er-Bewegung, dann eben auch sagt, wieso? Wir sind genauso wie die Männer. Und die jungen Männer sehen das auch ähnlich, zumindest theoretisch. In der Praxis sieht es dann auch wieder anders aus. Und im Osten ändert sich das Ende der 60er Jahre auch. Und mich hat auch interessiert, warum ändert sich das in beiden Ländern, obwohl es ja sehr unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen auch davon gab. Also im Westen haben wir nach wie vor ein konservatives Bild eigentlich von Rollenverständnis, von Familienleben. Warum ändert sich es in beiden Ländern? Wie gesagt, im Westen haben wir diesen Aufbruch durch die Studentenbewegung, die ja die ganze Gesellschaft auch erfasst. Und im Osten ist die erste Generation, die diese 10-klassige polytechnische Oberschule durchlaufen hat, die wird da erwachsen. Und die haben in der Schule natürlich vermittelt bekommen, Mädchen können auch Männer, sogenannte Männerberufe ergreifen. Mädchen und Jungen sind völlig gleich unterrichtet worden. Und das ist diese Generation, die dann ins Leben entlassen wird und auch mit diesen Vorstellungen an Partnerschaften herangeht. Und wir haben natürlich eine sehr hohe Berufstätigkeit in der DDR, die auch dazu beiträgt, dass die Frauen ein hohes Selbstbewusstsein bekommen, weil die sehen, hey, wir können das Gleiche wie die Männer. Wir arbeiten in den gleichen Berufen und wir schaffen nach der Arbeit noch den Haushalt und die Kinder und dies und das und jenes, die berühmte zweite Schicht, die DDR-Frauen zu bewerkstelligen hatten. Es gibt da einen Song, den habe ich mal mitgebracht, ein Kinderlied, vielleicht kennen Sie das auch. Das heißt, wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Ich zitiere kurz, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Wenn Mutti zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus. Das Essen kochen kann ich nicht, dafür bin ich zu klein. Doch Staub habe ich schon oft gewischt, wie wird sich Mutti freuen? Das Lied wird gesungen von einem kleinen Mädchen und ich finde, es zeigt sehr gut diese Doppelrolle der Frau in der DDR. Auf der einen Seite geht sie natürlich arbeiten und ist nicht den ganzen Tag zu Hause für die Kinder, aber nach der Arbeit kommt sie dann nach Hause und muss dann doch wieder putzen. Ja, und interessant ist ja, ein Vater oder ein Mann taucht in dem Lied überhaupt nicht auf, in keiner der Strophen. Ja, trotzdem gab es ja solche Sachen wie zum Beispiel das Abtreibungsrecht, ja, das in Ostdeutschland nach der Wende abgeschafft wurde, was es ja schon gab, wofür ja auch westdeutsche Frauen gekämpft haben und das ja auch heute immer noch ein Thema ist, für das die deutsche Frauenbewegung immer noch kämpfen muss. Also das sind ja schon dann doch Errungenschaften gewesen, die dann nach der Wende wieder verloren gegangen sind. Ja, das stimmt. Also das liberale Abtreibungsrecht, das ist etwas, was viele Frauen aus der DDR, aber auch in allen anderen Ländern sehr schätzen, nämlich diese Entscheidung, ich entscheide, wann ich ein Kind bekommen kann und möchte. Aber wenn man sich anschaut, wie die Möglichkeit zur Abtreibung in der DDR zustande gekommen ist, dann hat das eigentlich nichts mit Emanzipation oder damit zu tun, dass der Staat den Frauen etwas Gutes tun wollte. Die hatten festgestellt, also die Pille ist ja beispielsweise 4 Jahre später in der DDR als im Westen eingeführt worden. Aber in der DDR hat man dann festgestellt, es gab einfach sehr viele ungewünschte Schwangerschaften und illegale Schwangerschaftsabbrüche. Und es gibt eine Untersuchung dazu von der DDR noch, dass die sagen, ja, aber der volkswirtschaftliche Schaden ist viel zu groß, wenn die Frauen illegal abtreiben lassen. Erstens ist es gefährlich. Zweitens belastet es unser Gesundheitswesen, weil die gehen ja nicht in ein offizielles Krankenhaus. Die Komplikationen sind viel zu hoch. Die Frauen fallen viel länger aus und können nicht arbeiten, wenn sie eine illegale Abtreibung machen lassen. Insofern ist es viel besser. Wir haben das unter staatlicher Kontrolle und können das dann auch volkswirtschaftlich viel besser einschätzen. Weil natürlich war auch die DDR nicht daran interessiert, dass Frauen Schwangerschaften beenden lassen auf die Art und Weise. Weil die DDR wollte ja auch anhand der Geburtenrate nachweisen, dass sie der bessere deutsche Staat ist. Ja, ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten, aber wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bedanke mich wirklich bei Ihnen für die vielen Informationen, die Sie heute mitgebracht haben. Ciao und vielen Dank, liebe Leonie Schüler. Mir hat es auch total Spaß gemacht. Super. Danke. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr die Einzelfolgen zu den Tagebüchern des Viktor Klemperer anhören möchtet, findet ihr alle Episoden in der Deutschlandfunk-App und auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Dort gibt es auch noch zwei weitere Sonderfolgen wie diese, nämlich einmal zur Weimarer Republik und einmal zum Nationalsozialismus. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao.